Es ist damit zu rechnen, dass der Feind durch Fallschirmabsprung einzelne Agenten bzw. Trupps absetzt, die den Auftrag haben, im Operationsgebiet, aber auch im deutschen Heimatgebiet Sabotage und Zerstörung vorzunehmen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die Abwehr derartiger Versuche zu unterstützen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Feind hierbei durch Zivilkleidung getarnte und deutsch sprechende Juden oder ehemalige Polen benutzt. Aktive Abwehr und Unschädlichmachung feindlicher Fallschirmtrupps geschieht allein durch Wehrmacht, Polizei und Gendarmerie. Einzelne feindliche Agenten sind festzunehmen, bei Widerstand unschädlich zu machen. Tritt der Feind in stärkeren Trupps mit der Zivilbevölkerung in Berührung, so ist jede Auskunft abzulehnen, Hilfe jeder Art zu verweigern.